1946 schreibt Erich Kästner. Mein erstes Buch, der Gedichtband Herzhaft Taille, erschien 1927. Und im Jahre 1933 wurden meine Bücher in Berlin auf dem großen Platz neben der Staatsoper von einem gewissen Herrn Goebbels mit düster feierlichem Pomp verbrannt. 24 deutsche Schriftsteller, die symbolisch für immer ausgetilgt werden sollten, rief er triumphierend bei Namen. Ich war der Einzige der 24, der persönlich erschienen war, um dieser theatralischen Frechheit beizuwohnen. Ich stand vor der Universität, eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniform, den Blüten der Nation, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und hörte die schmalzigen Tiraden des kleinen, abgefeimten Lügners. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin. Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Trotzki. Gegen Dekadenz und moralischen Zerfall. Für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Erich Kästner. Gegen Frechheit und Anmaßung. Verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Ostewski. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Heil! Heil! Heil! Heil! Heil! Heil! Ihr und die Dummheit zieht in Viererreihen in die Kasernen der Vergangenheit. Glaubt nicht, dass wir uns wundern, wenn ihr schreit. Denn was ihr denkt und tut, das ist zum Schreien. Ihr kommt daher und lasst die Seele kochen. Die Seele kocht und die Vernunft erfriert. Ihr liebt das Leben erst, wenn ihr marschiert, weil dann gesungen wird und nicht gesprochen. Ihr liebt die Leute, die beim Töten sterben. Und Helden nennt ihr sie nach altem Brauch. Denn ihr seid dumm. Und böse seid ihr auch. Wer dumm und böse ist, rennt ins Verderben. Ihr liebt den Hass und wollt die Welt dran messen. Ihr werft dem Tier im Menschen Futter hin, damit es wächst, das Tier tief in euch drin. Das Tier im Menschen soll den Menschen fressen. Ihr möchtet auf den Trümmern Rüben bauen und Kirchen und Kasernen wie noch nie. Ihr sehnt euch heim zur alten Dynastie und möchtet Fideikommissbrot kauen. Ihr wollt die Uhrenzeiger rückwärts drehen und glaubt, das ändere der Zeitenlauf. Dreht an der Uhr, die Zeit hält niemand auf. Nur eure Uhr wird nicht mehr richtig gehen. Wie ihr's euch träumt, wird Deutschland nicht erwachen. Denn ihr seid dumm und seid nicht auserwählt. Die Zeit wird kommen, da man sich erzählt, mit diesen Leuten war kein Staat zu machen.